Tja, Warmock, du hast mir gestern mal so ein paar Bilder gezeigt von so, ja, wie sagt man da, Emos oder so, Gnus, Elmos, wie auch immer. Die Typen, die aussehen wie wenn sie, na, die Hübschen halt, gell, du weißt schon. Und da hatte ich also die Idee, dass ich sag, hey, mach doch mal ein Liedele. Und das ist dabei rumgekommen. Spaß damit! Du hast dir den ganzen Tag die Arme aufgeschnitten. Und du fühlst dich elend, denn du hast so viel gelitten. In letzter Zeit tut dir dein Herz so weh und die Schule ist beschissen. Und aus deinem Depri-Häschen-Club haben sie dich auch noch rausgeschmissen. Denn du bist Emo, du bist Emo, du bist emotional am Ende. Du bist Emo, du bist Emo, du bist emotional völlig kaputt. Du bist Emo, du bist Emo, du bist emotional. Und das darf ja so nicht sein. Deshalb hast du mit dir Schluss gemacht und danach ganz alleine geweint. Du schreibst Gedichte über deine Gefühle, doch meist interessiert es kein Schwein. Sie rufen Schrottel und sie werfen mit Stühlen. Kinder sind so gemein, doch du bist Emo. Du bist emotional am Ende. Du bist Emo, du bist Emo. Du bist emotional völlig kaputt. Du bist Emo, du bist Emo. Du bist emotional am Ende. Du bist Emo, du bist Emo. Du bist emotional völlig kaputt. Schimpfen über deine Haare und Mutter sind stets ehrenkajal. Und Vater spricht am Stammtisch über das Gehabe und meint, das ist doch nicht mehr normal. Ältere Männer schauen dir oft hinterher, denn sie bewundern deine Androgenität. Doch mit deinen 14 Jahren ist es für was anderes auch längst spät. Emo, du bist emotional am Ende. Du bist Emo, du bist Emo, du bist emotional völlig kaputt. Du bist Emo, du bist Emo, du bist emotional am Ende. Du bist Emo, du bist Emo, du bist emotional völlig kaputt. Tja, Warmock, das war's jetzt. Ich hoffe, du hast einen Spaß gehabt dabei. Gell? Ich habe auf jeden Fall einen Spaß gehabt. Ein paar Minuten hat es mir schon gefreut. Gell? Aber jetzt lernst du ja schon mal Schwäbisch. Gell? Dann darfst du auch mal mitsingen. Ja, und demnächst gibt's ja ein Album von den drei Linien. Und wer weiß, was da alles ein Scheiß drauf ist. Bis dann, ciao, le Buben. Du bist eh.